Questcast. Satuaria nimmt, Satuaria gibt. Alles gekauft. Sie sollten eher ausruhen. Sie wirken übermüdet. Verkaufen Sie uns doch einfach kurz den Taschbart und dann können Sie sich auch hinlegen. Goblin, alles gekauft. Goblin. Ich glaube, wir kriegen ich gucke mal kurz, gibt es überhaupt einen Stand Taschbart? Ja, genau. Einfach mal gucken. Ich glaube, er hat alles an Goblins verkauft. Es gibt einen Beutel und in diesen Beuteln ist das auch einzeln ausgeschildert, aber Trashbart haben anscheinend wirklich Goblins ihm Goblins leer gekauft. Ups. Und hättet ihr die Geschichte voll gehört, wäre das vielleicht ganz gut gewesen, aber so sabbert er jetzt nur noch in ein Tuch hinein und gestikuliert und fasst sich an den Mund und ist wohl Sie denn, etwas wo wir Trashbart das finden könnten? Wenn sie das schon der nicht wird, haben. Du kannst ihn noch kaum verstehen. Er kann nicht sagen. Er kann auch etwas zeigen. Irgendetwas muss ihn gebissen haben. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass die Zunge so schnell angeschwollen ist. Wo? Vielleicht eine Biene? Sind sie allergisch? Wo? Ja, auf deine Frage vorhin, Mirina. Er macht erstmal auf die Frage, wo man das finden könnte, macht er erst hier den Schraggi, zuckt mit den Achseln, weiß nicht so recht, und deutet dann mit seiner Hand gen Westen, wo er hergekommen ist, beziehungsweise wo die Handelsstraße ist, wovon er versucht hat zu erzählen. Und deutet dann immer dahin. Also sollen wir jetzt zu den Goblins gehen? Das Ding, man könnte ihn auch aufschreiben lassen, aber ich habe nur so viele Tiger. Er guckt irgendwie verzweifelt, ob er irgendwo was Abspielendes findet in seinen verschiedenen Kräutern, greift sich dann zwei, drei Sachen und stopft sie sich in seinen tauben Mund rein und muss so ein bisschen händisch immer nachhelfen, damit er so ein bisschen kauen kann und hofft, dass er das damit so ein bisschen lindern kann. Weil ihn ja vielleicht eine Biene gebissen hat, gestochen hat. Ja, auf jeden Fall hat ihn eine Biene gebissen. Ich habe einen Kohlestift und ein Tagebuch dabei. Ich reiche es ihm kurz, damit er aufschreibt, wo wir den Trashbart finden. Hoffentlich kann er schreiben. Ich reiche ihm nur einen Zettel aus meinem Tagebuch, der soll nicht in meinem Tagebuch stehen. Brenzlige Dinge, brenzlig. Das kann nur der einzig Wahre. Nicht Preios gefällig. Nur Preios darf es wissen. Er braucht kurz einen kurzen Moment, bis er versteht, was du jetzt genau willst, und schreibt dann mit dem Kohlestift erst oben drüber 2 Silber und streckt dann die Hand aus. Ich hab nicht so viel Silber. Ihr habt ja alles Preis gespendet. Nein, nur das waren nur 5 Heller. Also wir können auch einfach zu den Goblins gehen. Vielleicht geben die uns ja was ab. Kann Goblinisch? Ich auch. Ja, nicht was? Solange du nicht ihre Zunge lebst, voll. Ich will ja keine Tante mit irgendjemandem reden wollen. Nee, Goblinisch kann ich nicht, kann nur Koboldisch. Ich kram so ein bisschen in meiner Geldkatze und gebe ihm 5 Heller und bin dabei ganz lieber und das ist alles, was ich habe. Seine Mund entfernt ein sabriges und er zieht es wieder zurück. Will wohl den Handel schnell rumkriegen, damit er irgendwas machen kann. Deswegen fängt er nicht weiter an zu debattieren. Naja, debattieren kann er nicht, aber verhandeln. Und er fängt dann an, auf diesem Blatt, fängt er dann an, irgendwas zu malen fast. Und streckt es euch dann wieder hin und ihr seht eine super easy, einfach skizzierte Karte von Nattersquell, der Hauptstraße, die rüberführt nach Gareth. Und ihr seht auf dem letzten, Es ist nicht super weit entfernt. Es ist vielleicht eine Stunde westwärts von euch. Ist etwas abseits der Straße eine Art Höhle eingezeichnet. Und darüber ein Kopf von einer wirbbehaarten Gestalt, wo er wohl was mit ausdrücken wollte. Ich glaube, da wohnen die Goblins. So ein kleines Strichmännchen mehr. Ja, okay. Vielen, vielen Dank. Ich nehme den Zettel und wir gehen. Gute Besserung! Und nun? Gehen wir zu den, also... Gehen wir gleich zu den Goblins? Wollen wir gucken, ob vielleicht Luna zurückgekommen ist? Das ist deine Katze. Du musst wissen, wo die Legt ist. Legt das Haus auf den Weg? Kommen wir da vorbei? Oder ihr könntet einen kleinen Schlenker machen, ja, um dann zu eurem Haus nochmal zu kommen. Dann machen wir einen kleinen Schlenker. Wir gucken auch kurz, ob Mutter schon gestorben ist. Oh. Oh, gute Idee. Sie könnte schon tot sein. Ja, nachdem wir unseren neuen Glauben angenommen haben. Da ist sie vom Glauben abgefallen, ja. Schon sehr gotteslästerlich. Eieieiei. Ihr setzt euch in Bewegung mit der neu erworbenen Schatzkarte und wenn ihr nochmal, bevor ihr den Markt verlasst, wenn ihr einen Blick zurückwerft, seht ihr noch den Mann, wie er sich versucht, weitere Kräuter eilig in den Mund zu stopfen, in der Hoffnung, dass irgendwas wird. Und... hat gut funktioniert, also... Ja, hat sehr gut funktioniert. Ihr kommt. Die eine Probe, die wir erfolgreich gemacht die haben. Die genau, haben den Questgeber getötet. Und ihr kommt an eure an Alboradas Karte vorbei. Und davor ist Luna, die einer Frau mit einer rot-goldenen Robe um die Beine streicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Irina, geh ruhig vor. Hat sie uns schon gesehen? Nee, noch nicht. Noch ist sie mit der Katze beschäftigt und streichelt sie. Ach, liebes Kätzchen. Oh, so ein feines Kätzchen. Oh. Ich gehe voran zur Hütte, ne? Gehe dann an der Dame vorbei und sage, heute ist geschlossen. Und geh ins Haus. Ah, du bist doch die dritte Schwester. Oh, Tür zu. Ruf zu dir. Heute ist kein Verkauf. Aber mir wurde gesagt, ich bin angemeldet. Ich husch nur ganz schnell hinterher und gehe ins Haus. Ich gehe nur ganz schnell. Ich schmeiß Luna. Mich so zwischen sie und die Tür, nachdem die anderen beiden drin sind und versuch sie zu beschwichtigen. Das ist gerade wirklich keine gute Zeit. Unsere Schwester hat das nicht so gut aufgenommen mit der Konvertierung. Und sie braucht einen Moment Ruhe. Aber wir kümmern uns darum. Und wir sehen uns morgen auch pünktlich. Und während du diese Worte sprichst, unterstreicht die Katze die Eiligkeit mit einem und es ergießt sich ein kleiner Strahl Erbrochenes und unter anderem siehst du ziemlich klar zwei Äuglein zwei unverdaute Äuglein im Erbrochenen. Sehen sie denn aus wie Rehaugen oder wie irgendwelche anderen? Es ist sehr mit Erbrochenen beschmiert, also von der Größe könnte das funktionieren, ja. Oh je, und jetzt hat auch noch, hat Luna mal wieder ihre Verdauungsstörung oder das hat sie öfters. Ah. Oh Gott. Was frisst denn ihre Katze da? Ja, sie, das sind Nierensteine. Das liegt an dieser Krankheit, die sie hat und deswegen... Nein, das... Also, in eine Kräuterwickel wickeln. Sie sollten lieber gehen, das ist doch, nämlich ansteckend. Sind das nicht Augen? Das sind doch keine Rattenaugen. Was frisst denn ihr, also? Das sind bestimmt keine Rattenaugen. Was ist denn mit ihrer Katze? Ich schiebe so mit meinem Fuß so die Augen so ein bisschen hinter mich, damit sie nicht weiter angucken kann. Und also, hebe noch die Katze hoch und streichle sie. Ah, Miss Katze. Und dann, und dann geht die Tür auf. Dann ziehe ich Mirena mit der Katze und den Augen. Und den Augen rein. Und dann geht die Tür wieder zu. Okay, aber ich wollte... Bumm. Seltsam. Und ihr seid im Haus. Die Szenerie im Haus ist unverändert. Eure Mutter liegt im Bett. Ab und an wirft sie den Kopf ein bisschen nach links und rechts. Sieht etwas verschwitzt im Gesicht aus, bleich. Brokeberg liegt immer noch bewachend vor ihr und hebt wieder den Kopf, wo ihr reinkommt. Man, wuff, und zählt den Kopf wieder. Und das Feuerchen ist immer noch an. Das Wasser ist vorbereitet. Ihr seht auch, dass Mirella ein bisschen alles in die Wege geleitet hat, dass wenn ihr alles da habt, dass ihr dann auch die Sachen vorbereiten könnt. Ja. Ich wische noch so ein bisschen das Erbrochene von den Augen und untersuche, dass sie auch wirklich Rehaugen sind. Also sehen sie aus wie die anderen, ja. Cool. Gut gemacht, Luna. Streichelt sie so ein bisschen. Und legt die dreckigen Rehaugen zu den anderen. Hat sie wahrscheinlich im Müll gefunden. Egal, das sind Rehaugen. Hier steht nichts von der Qualität und der Frische der Rehaugen in diesem Rezept. Nur das Beste für Mutter, ha? Ja. Wir haben unser Bestes gegeben. So, also wir haben das Eugenhaus und die Rehaugen. Wir haben jetzt dieses Kraut nicht. Davon haben wir zu wenig. Also, wir könnten schon mal einen Teil fertig machen, dann den Kraschbart holen und das dann zu Ende kochen. Das wäre möglich. Aber dann müssten wir zu den Goblins, oder? Ja, dann müssten wir mal zu den Goblins. Aber wenn die den Kraschbart kaufen, vielleicht sind die ja dann auch gewillt, gegen was anderes zu handeln. Gegen was handeln Goblins denn? Haben wir irgendwie Wissen? Wissen wir was über Goblins? Wissen wir was über Goblins? Mach doch mal eine Probe. Was? Auf was? Auf Goblin-Kenntnis? Auf Goblin-Kenntnis? Also, Wildnisleben. Das ist ja... Ich bin am Überlegen, ob das da schon passt. Völkerkunde. Ja, das ist gar nicht mal so... Das ist gar nicht mal so doof. Ja, Völkerkunde passt eigentlich ganz gut. Was hast du das gefunden? Gar nicht, ist nur gesagt. Das gibt es nicht. Verbrechen. Es gibt halt auch nichts Ähnliches. Nee, ich gucke gerade eben. Was würde am besten mal nehmen? Ja, Wildnisleben ist jetzt auch das Einzige, was ich gesehen habe. Fahrzeuge. Sagen und Legenden? Tja. Dann machen wir mal einfach, weil es am ehesten passt, eine Tierkunde gerne drauf. Tierkunde. Also, Mumu. Mumu ist ganz besonders gut für mich. 18, voll verkackt. Ja. Nicht ausgleichbar. Oh, eine 2. Aber ich hab's eigentlich schon voll verkackt. Ich hab's geschafft. Und Charisma kann ich ausgleichen. 2 geschafft, 1 verkackt. Ich hab alle geschafft, weil ich hab's auch geschafft. Seht ihr das? Boah. Tierkunde 5. Ich hab nur Tierkunde 4, aber Mein Mut ist bei 8. Mut ist nicht gut. Ne? Mut ist nicht gut. Ich habe das Problem mit Geschick, aber zum Glück muss ich nie was machen. Ja, bei mir ist Mut. Klugheit. Mut ist aus. Wir sind sehr informiert über Goblins. Ja. Ja. Also wir zwei wissen viel über Goblins. Ich nicht so. Also wir ja. Goblin bewandert. Miranda, du weißt, dass Goblins Rotpelze genannt werden. Dass Goblins im weitesten Sinne noch eine kulturschaffende Spezies ist. Also das sind keine seelenlosen Monster, sondern das sind halt rote, bepelzte Wesen, ca. 1,39 groß, werden nicht so super dolle alt und haben halt ihre eigene Sprache und aber keine Schrift. Häufig gesehen, konntest du den Goblinisch, Goblin sprechen? Nein. Ich kann nur koboldisch, ogrisch und trollisch. Das trifft sich dann ja ganz gut, weil dann wirst du wahrscheinlich auch noch nicht wirklich großartig auf Goblins getroffen sein. Aber du hast es auch nicht drauf angelegt. Die anderen beiden wissen noch so ein paar mehr Sachen über die. So Sachen wie, dass die Kultur der Goblins auf einem Matriarchat beruht. Ja. Männliche Goblins sind ausschließlich Jäger und Krieger. Die weiblichen kümmern sich um Nachwuchs, Essen und Organisation des Sippenlebens. Oder sind Goblin-Schamanen, die Sippen anführen. Ja, und sind eigentlich überall in Aventurien in irgendeiner Art und Weise vorhanden. Und wenn sie nicht gerade, also man kann mal Glück haben mit denen, man kann aber auch mal Pech haben mit dem und dann haben sie großes Interesse, einen einfach auszurauben. Also, da die ja den Trashbag bei diesem Laberfutzel da gekauft haben oder getauscht haben, zumindest lebte er ja noch, könnten wir vielleicht mit denen auch verhandeln. Ich werde also einfach ein paar Sachen zusammensammeln, die auch interessant sein könnten, um so Tränke zu machen, das oder heilen zu können oder so alchemistische Sachen, das können die ja auch, weil die ja auch den alten Weg folgen, die Goblins, und dann können wir da vielleicht was tauschen. Wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, aber ihr geht vor. Willst du Mutter etwa nicht helfen? Doch, doch, aber geht ruhig vor. Ich habe noch nie Goblins, das ist das, ihr seid da drin besser. Aber du kommst mit. Ja. Wie ihr euch da beratet, seht ihr, dass durch eins der Fenster die Frau von Fane einmal durchblinzelt und guckt, und von dem, wo sie geguckt hat, könnte sie vermutlich eure Mutter gesehen haben, den Hund nicht, und noch Miranda von der Position. Und sie guckt gerade eben. Und sie guckt auch weiterhin und runzelt die Stirn. Also bemerken wir sie? Ihr bemerkt sie jetzt, ja. Also wenn sie dann mich sehen kann, dann kann ich sie auch sehen. Naja, gut. Wir haben das schon alles geklärt. Das ist schon alles durch. Ist schon alles durch. Du bist ja schon eigentlich... Ich nehme ein kleines Beutelchen, also ein Kräuterbeutelchen, das vielleicht ein bisschen schwerer ist. Und werf das mit Schwung gegen die Fensterscheibe, so dass sie sich erschreckt, dass was entgegengeflogen kommt. Und dann rufe ich: Wir haben geschlossen, heute wird nichts getauscht. Oh, das ist ja unerhört. Und sie schüttelt einmal mit der Faust. Das werde ich nicht so auf mich beruhen lassen. Wir werden euch auch noch zu Priorswegen führen. Nicht nur die beiden, euch kriegen wir auch noch. Und das mit eurer Mutter... Und sie lässt tetralisch ihr rollt güldenes Gewand umherwehen und stapft dann von dann. Aha, das ist gut. Sie sagt, dass die Alte immer so aufdringlich ist. Wer will denn schon zu diesem schrumpeligen alten Gott da bieten? Das kann keiner, ich mir gar nicht erklären. Keiner will diesen Mann unterwerfen. Nein, keiner will das. Niemand würde das Niemand wollen. Würde das jemals wollen. Ich schmeiß so die Gewänder. Ja, die Robe so unters Bett treten. Was haben wir eigentlich gerade für eine Tageszeit? Ihr habt jetzt den späten Nachmittag. Geschätzt, wenn ihr euch aufmacht, von der Reisezeit und alles, würdet ihr das so schaffen, dass ihr mit den letzten Sonnenstrahlen wieder ankommen könntet und dann, um dann den Trank anzufertigen. Würde darum gehen, wenn wir jetzt losgehen zu den Goblins, würden wir dann da bei den Nachts ankommen? Nee, er hätte dann schon noch Sonne. Also wenn ihr da ankommt, dann wäre das schon noch machbar. Wenn ihr dann zurück wollt in dem Moment, dann würdet ihr wahrscheinlich mit den letzten Sonnenstrahlen noch euer Haus erreichen. Okay. Vorausgesetzt, es geht halt nicht schief. Ah, Was soll schon schief gehen? Quatsch. Nein, nichts. Bei uns geht auch nichts schief. Nichts geht schief. Bei so einem Würfelglück. Genau, bei so einem Würfelglück. Wir gehen los. Ja, also wir setzen noch die Rehaugen auf, weil die ja zum Breiter kochen müssen. Spucken noch in... Irgendwo rein, was war denn das? Hexenspucke muss da mit rein. Spucke muss aber erst später. Wir sammeln. Die hast du nicht schon gesammelt? Soll ich die ganze Zeit mit hinhalten soll? Also wir bereiten jetzt erstmal alles soweit vor, was funktioniert ohne den Trashbart. Da gab es ja so ein paar Schritte. Die Augen kochen und Kram. Übernimmst du das hauptsächlich? Helfen die beiden dir? Machst du das alleine? Ich weise die anderen beiden an, was sie zu tun haben. Und das auch ganz genau. Ich sage auch ganz genau, du nimmst jetzt diese Schlüssel, tust dort das hinein. Dann rührst du genau 5-mal oder so. Sehr explizit, weil ich ganz genau weiß, wie die Fähigkeiten sind. Dann hätte ich von euch dreien gerne mal eine Alchemieprobe. Henrik, was würfeln wir denn jetzt? Aber was würfeln wir? Das ist ein Würfel. So haben wir das Intro auch dann schön elegant rübergeleitet. Von der einen Aufnahme zur anderen. Ja, dann würfelt doch mal. Aber was denn? Alchemie, oder? Ja. Also wir wollen ja, das Ziel der Sache ist ja, ihr wollt ja Vorbereitungen schon mal treffen für euren super tollen hexischen Trank. Aber da ihr noch nicht alles habt, geht das ja erstmal, ne? Also ihr könnt noch nicht so viel machen. Aber Mirella würde euch ja dann... Oh, dabei kann schon einiges schief gehen, bestimmt. Ach ja, und wenn ihr noch wisst, wie eine Probe geht, dann würfelt sie jetzt. Wenn nicht, dann nicht. Auf Alchemie, ne? Ja. Okay, so, den ersten. Ja, einmal. Wie war das noch? Wir müssen drunter, ne? Wir müssen drunter. Wir müssen drunter, ja. Gut, das ist das nächste. Kühl. Ich habe alle geschafft! Ich brauche einen Würfel. Oh, ich habe sogar eine 2. Ja, eine 2 haben wir. Also ja, okay, das erste habe ich geschafft. Das zweite habe ich. Nö. Kannst du ausgleichen? Nö. Nö. Und eine 2. Okay. Und ich habe gewürfelt gerade eben eine 8, eine 11 und eine 4. Und damit bin ich voll gut und immer drunter. In der Mitte zwar nur knapp, aber ich bin immer drunter. Das liegt an meinen guten Anweisungen. Ja, das liegt an den sehr guten Anweisungen, die wir natürlich auch sehr gut ausgeführt haben. Ich habe nicht zugehört. Offensichtlich. Ja, offensichtlich hast du bei Kill hast du nicht zugehört. Ich habe auch nicht so viel bei Kill. Unter der Anweisung von Mirella fangt ihr an, den Topf vorzubereiten. Schaut ab und zu nach eurer Mutter Aurora, ob sie denn noch beisammen ist. Nicht auseinandergefallen. Ist sie noch beisammen? Und ja, also Status ist so unverändert, aber das ist ja in dem Status weder gut noch schlecht. Also, naja. Und Hottelberg hast du ja auch. Ja, genau, der alte Hund. Ja, und nach den Anweisungen scheint das erstmal, so wie ihr das vorhabt, erstmal ganz gut zu funktionieren. Soweit ihr das beurteilen könnt. Zumindest hat Mirella bis dahin noch nicht mit euch geschimpft. Yeah. Gut. Gut. Ihr braucht so, denke ich, circa eine halbe Stunde, um das alles soweit vorzubereiten, die Zutaten so zu verwenden. Und, ja, ich fehlen ja immer noch die Sachen. Und jetzt ist die Frage, wie geht ihr jetzt vor? Was macht ihr? Was tut ihr? Was nehmt ihr mit? Was lasst ihr da? Wie geht ihr weiter vor, um den getrockneten Trashbart zu kriegen? So, jetzt haben wir ja schon alles erstmal so weit. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Und also, sammelt mal so ein paar Sachen zusammen, die wir vielleicht tauschen können. Weil wir können ja bestimmt dir nicht Geld geben. So als Goblin brauchst du kein Geld. Ne? Aber was braucht man denn als Goblin? Ja, wir nehmen ein paar Kräuter hier mit, von denen wir zu viel haben. Vielleicht wollen sie das. Was habt ihr noch sonst so? Fang an, in meiner Tasche zu kramen. Komplett planlos. Ich gehe in mein Boudoir und grabe rum. Kriegen Tücher aus diesen... Ich weiß nicht so richtig, ob Goblins wie Eltern sind. Vielleicht mögen die ja auch Glitzer. Ich sammle das Techieste, was ich finden kann in meinen Kleiderschrank. Ich hab nicht und was, was eh schon längst außer Mode ist und was ich dann werden kann. Und also genau, ich sammle einfach so ein paar Kräuter zusammen, die wir ja eh irgendwie im Haus haben, zum Tauschen, von denen ich weiß, dass es Sinn macht. Auch ein paar Tränke, die wir vielleicht auf Vorrat haben, so gegen, weiß ich nicht, Warzen, Heiltränke, schönes, wallendes Haar oder so. Ich habe 10 Kerzen. 10 Kerzen sammeln wir ein. 10 Kerzen. 10. Ein Onyxstein und ein Mondstein. Wunderbar. Ich habe diesen wunderschönen Schal in Gelb und Knallrosa. Hervorragend. Mit ganz vielen Gold- und Silberpailletten drauf. Das wären die Goblin nicht. Ja, die Pailletten werden es raushauen. Kein Goblin wird da stehen können, einen so schönen. Ich gucke ihn noch so ein bisschen angewidert an. Das habe ich mal getragen. Genau, und also auch so, wenn wir schon fertige Salben haben, sammeln wir was ein. Was. Ich habe ein paar Tiegel wohl, da können wir die schön reinschmieren und dann nehmen wir die mit. Ja, einfach so. Sprecht mal kurz von euren Highlights. Was sind so die Highlights, die ihr mitnehmt? Benennt mal kurz ein paar Sachen. Heiltränke? 10 Kerzen? 10. Wunderschöner Glitzerschal. Kerzen. Fiebersenkende Kräuter. Haben wir auch irgendwas gegen Entzündung? Entzündung? Entzündungshemd. Gegengifte? Gegengift. Gegengift. Liebestrank. Gifte. Ich habe eine Schelle. Eine Schelle. Eine Schelle? Ich gebe dir gleich eine Schelle. Eine Schelle ist sehr nützlich, bestimmt mit einem Goblin. Ich mag keine Schellen. So. Was halten Goblins von Wein? Ich habe Wein. Was bestimmt nur Wein. Das sind kulturschaffende Völker. Jetzt in ihrem im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber naja. Ja, aber vielleicht sind sie eher so Whisky-Trinker, wer weiß das schon. Ich nehme auf jeden Fall meinen Wein mit. Um sie betrunken zu machen, natürlich. Trinken nur Absinth, nur Absinth, nur den feinsten Absinth, mehr nicht. Irgendwas Parfümiertes? Seifen? Warte, ich habe sowas. Seifen? Hast du Seife? Hat nicht irgendjemand Seife von euch gemacht? Nein. Fand ich irgendjemand Seifensieder? Ich habe auf jeden Fall, ich habe Puder. Du bist Seifensieder. Ich habe eine Seife, aber du siehst sie. Ich verkaufe die Seife nur. Oh, das stimmt, ich verkaufe die. Da gehe ich mal in meinen Wagen, mit dem ich durch die Gegend fahre. Ja, deswegen frage ich ja. Und hole da mal die Seifenvorräte raus, die wir noch haben. Ja, genau, weil ich bin ja Seifensieder. Du bist ja Seifensieder. Dann kannst du bestimmt auch Cremes machen. Ne, genau. Ja. Mhm. Genau. Also was ihr so mitnehmen könnt, was ihr halt in eurem Reisegepäck, in Rucksäcken oder so oder in Taschen halt transportieren könnt, so in dem, in dem Rahmen. Ja. Ich habe auch Schokolade. Oh. Warum nehmen wir Schokolade? Ja, Schokolade und fahren wir eigentlich mit dem Wagen darüber oder müssen wir dahin laufen? Also, ich glaube, wir laufen. Mhm. Und Schwächter, nehmt mal eure Besen mit, falls wir schnell abhauen. Ne? Das ist eine sehr gute Idee. Ich suche dann in meinem Wagen, suche ich dann erstmal nach dem Besen, der irgendwo in einer Ecke steht. Ich habe ja den Wagen, der nicht fliegt. Leider habe ich wieder nicht genug Flugsalbe zusammenbekommen, damit mein Wagen fliegen kann. Ja, aber nehmt auf jeden Fall die Besen mit. Falls wir schnell abhauen müssen, seid bereit, dass wir dann eilig weg müssen. Ja. Kann sein, dass wir das vielleicht ein bisschen erschummeln müssen. Habt ihr eine Bewaffnung mit dabei? Den Besen? Okay. Ich habe einen Dolch, glaube ich. Sicher. Ich habe einen Dolch. Ich habe einen Raben. Interessant. Ja. Ich habe einen Dolch. Messer habe ich. Ja, stimmt. Eure Tiere nehmt ihr ja wahrscheinlich mit. Ja, natürlich. Mhm. Das Messer. Ich habe ein Messer. Und 10 Kerzen. Und 10 Kerzen. Ich habe auch 8 auf Raufen. Ja, das kannst du eintauschen. Das ist okay. Nein, ich meine, falls ich mich verteidigen kann, kann ich raufen. Kannst du raufen, ja. Oh, ich hab einen Knüppel. Oh, aber wie viele Sachen hast du? Du hast ich ja hab einfach alles aufgeschrieben. Beil und Handachs. Nee, das ist, glaube ich, auch, aber würde ich jetzt nicht mitnehmen. Das ist für Holz. Und, aber immer ein Knüppel. Immerhin Messer, Dolch und Knüppel. Also so schlecht sind wir jetzt nicht ausgerüstet. Besen. Ja, wenn man Besen zuschlägt. Aber wenn wir Besen mit Flugsalbe einreiben können und sie dann fliegen, kann man auch einen Dolch mit Flugsalbe einreiben? Und nur aus Holz. Nur aus Holz. Kann nur Holz sein, ja. Aber wenn es einen Holzgriff hat? Naja, wie willst du dich denn auf einen Holzgriff setzen? Ich dachte damit, ich lasse dann den Dolch jemandem ins Auge fliegen. Achso, nein. Nee, also das Ach so, stimmt, ich habe Telekinesis. Genau, das ging ja dann in die Hand. Ah, ja. Ja, ich rede voll vergessen. Ja, manchmal vergisst man das halt so. Ich bin mit meinem Zweitjob viel zu sehr ausgelastet. Da vergisst du manchmal, dass du zaubern kannst. Ja, sowas passiert. Beim Second Life. Also, wir sammeln alles zusammen. Packen das in unsere Beutelchen. Mhm. Genau, schnappen unsere Besen. Mhm. Und dann machen wir uns auf den Weg. So. Ja. Okay. Warte mal, wir nehmen alles vom Feuer runter, was wir noch vorbereitet haben. Versorgen. Stell noch mal Wasser neben das Bett. Bröckelberg kümmert sich um Mutter. Ja. Und dann geht's los. Okay. Ihr kommt aus dem Haus, packt eure Sachen zusammen, werft noch mal einen letzten Blick gen Mutter, ob denn da alles in Ordnung ist. Gießt ihr noch ein bisschen Wein ein und macht euch den gen Westen auf den Weg. Ihr habt eine kleine Karte bekommen vom Händler. Einfach skizziert, also da ihr ja die Straße gen Westen kennt und auch grob euch vorstellen könnt, wo das sein könnte, macht ihr euch los. Die besagten Sachen habt ihr verstaut in der Hoffnung, dass ihr sie bei den Rotpelzen eintauschen könnt. Ihr kommt... Jetzt hauen sich schon wieder die Katzen hier. Irgendwas ist immer bei einer Aufnahme. Ihr geht halt am Anfang noch durch das Dorf. Kurz touchiert quasi den Rand des Dorfes. Trifft hier und da noch Leute, die auf dem die letzten Dinge auf den Feldern machen. Macht euch auf, es ist eine gut befestigte Straße. Das heißt, eine Reise ist dort nicht sonderlich beschwerlich. Und hier und da, ihr rechnet ja ungefähr mit einer Stunde, bis ihr da seid. Hier und da kommt euch dann mal ein Händler entgegen oder irgendwelche anderen Reisende. Mal ein Elf, mal ein Zwerg. Unter anderem aber ganz schön viele Reisenden. Torwald. Ja, es ist halt eine Hauptstraße, wirklich zur Hauptstadt. Wundern Sie sich nicht, dass da drei Frauen mit Besen durch die Gegend laufen? Naja, habt ihr nicht nur Besen dabei? Ja. Fängt die Straße so ein bisschen nebenbei. Also, man könnte... Man könnte, man könnte, wenn man euch so ansieht, wie ihr so bepackt seid, vielleicht davon ausgehen, dass ihr Händlerin, Kesselflickerin seid. Kesselflicker. Ja, dass ihr halt Sachen so mit dabei habt. Angesprochen werdet ihr jetzt nicht. Und dann kommt ihr nach einer Weile, nach dieser ungefähr besagten Stunde, an die Stelle, die sein könnte, wo ihr von der Straße dann gen Norden ab sollt auf einen Waldweg, wo angeblich ja die Goblinhöhle sein soll. Es ist, wie gesagt, ja, was haben wir gesagt, später Nachmittag? Ja. Nachmittag. Ihr hört immer noch schön die Vögel zirpen. Es ist schon beschaulich da. Die Mücken tanzen um die Wette in dichten Schwärmen. Ihr hört hier und da auch mal ein Frosch. Aber sonst hören wir nichts. Aber sag mal, Miranda, kannst du nicht irgendwie so deinen Raben da hinschicken und erstmal auschecken lassen, ob da Goblins sind oder so? Hast du nicht so Kills? Ich kann versuchen, den Raben dazu zu animieren, mal zu gucken, ob er irgendwas findet, ja? Aber verstehst du auch seine Antwort, wenn er zurückkommt? Also wenn er nicht anfängt zu sehr zu nuscheln, dann ja. Also Gefühle und einfache Sachen. Also ihr habt ja schon eine Verbindung. Also könnt ihr schon auf einfache Kommunikation, auf Gefühle, auf auch sowas, das kriegt er ja schon mit und auf einfache Befehle, das verstehen die ja auch, die Sentinels. Also ich gehe davon aus, dass er auf dem Besenstiel drauf sitzt, oben auf dem Knauf, der ist ja extra dafür da, ne, damit er der Rabe drauf sitzen kann, auch während des Flugs. Das ist ja ein faules Tier. Und dann versuche ich ihm mit meinem Gefühl und mit einer Anweisung, ihn sehr intensiv ansehend dazu zu bringen, dass er sich mal umsieht. Bittend, bittend, ich gucke bittend. Und wie du schon in deiner Anfangsgeschichte irgendwie mitbekommen hast, ist der Racker gerne mal am Schimpfen. Und auch hier guckt er dich erst eine ganze Weile an, hängt seinen Kopf mal schief und meint dann nur so, Und dann denke ich sofort an einen Sonnenblumenkern, den ich dabei habe, als Bestechung, immer. Und mit einem Bah! Quittiert er das und setzt sich sofort in Bewegung, steuert keine Lüfte, steuert die Norden an und in kreisförmigen Bewegungen versucht er auszumachen, ob er schon etwas sieht. Und nach einer Weile verschwindet er aus eurem unmittelbaren Sichtfeld. Ist das ein, also wir sind ja jetzt von der Straße, von der Hauptstraße in Richtung Norden in so ein Wäldchen abgebogen. Mhm. Es ist aber keine feste Straße mehr, sondern wir sind einfach... Also die Straßen, das waren eigentlich mit, die, da das Haupthandelswege sind, die bestbefestigsten Straßen, die es überhaupt in Aventurien gibt. Und danach gäbe es so, ich sag mal, einfach befestigte Wege, danach Schotter und wilde Wege in dem Moment. Und ihr kommt da, ihr seid frisch von der Straße ab, von der super tollen Handelsstraße ab und könnt halt in dieses Waldgebiet da sehen. Gibt es denn da schon so Trampelwege oder Pfade, die irgendwie darauf hinweisen, dass da häufiger Verkehr ist, weil zum Beispiel eine Gruppe Goblins beschlossen hat, am Handelsweg Leute zu überfallen und dann wieder zurückzulaufen? Also möchtest du Spuren suchen, wolltest du mir ja, damit sagen? Ja, möchte sie, das will sie dir sagen. dann gibt's da, ja, da gibt's dafür ja ganz tolle Talente. Also, wenn ich so in den, da so reingucke. Ja, so. ja, ich habe wildes Leben. Naja, du willst ja speziell Pferden suchen. Ja, ist okay, dann Pferden. Dann schauen wir mal. Also du suchst speziell nach Goblinspuren oder nach menschlichen Spuren? Hauptsächlich, also ich würde es einfach halten, ja. Ich weiß noch nicht, wie so eine Goblinspur aussieht. Also würde ich einfach erstmal gucken, ob sie überhaupt schon mal was in diese Richtung bewegt hat. Okay. Mhm. Nee. Ja, habe ich vielleicht was zu werten. Aber zum Glück kann ich auch gucken. Ja, also sieht aus wie Wald. Also es wird ja schon dunkel. Ich probiere es auch wenn ich da keine besonderen Skills habe. Oh. das geht. Keine. Nee, also ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, würde ich sagen. Also meine ersten zwei sind tatsächlich Erfolge. Huh. Der dritte Wert, GE, nicht so. Kannst das heißt, eventuell habe ich dann... Kannst du ausleihen? Ich glaube nicht. Na, du hast ja Pferden suchen und da steht dein Wert. Bei 0 kannst du sowieso nichts ausgleichen, bei 1, 2, 3, 4. Ja, dann kannst du es nicht ausleihen. Ja. Es ist auch eine 18. Okay. Und GE habe ich 8. Oh, okay. Ich finde das so einmal, dass man 3 würfeln muss. Ja, aber aber das ist ja richtig. Also alle, ich habe 2 geschafft und dann bin ich auf die Spur raufgetrampelt, die wir gesucht haben. Ja. Oder drüber gefallen. Muss ich auch ablenken lassen. Ja. Also, was ihr seht, sind natürlich menschliche oder Schuhabdrücke, Fußabdrücke von Humanoiden. Gut. Da sind durchaus schon mal Leute den abgebogen oder mal rübergegangen. Wenn ich jetzt gerade noch mal ganz kurz die Karte noch mal drauf gucke, ich hatte ja so einen Kartenausschnitt. Bei dem Kartenausschnitt... Ich auch. Du kannst noch deine Schlange losschicken. Es wäre... Also hinter dem kleinen Waldstück müsste es ein bisschen hügeliger werden. Danach würde ein größerer Wald kommen und vielleicht haben das manchmal Leute benutzt, um in eine nordwestliche größere Stadt, ähnlich wie Nutter Square, zu kommen, nach Rohalsweiler. Rohalsweiler, ja. Genau. Das würde Sinn machen, aber das ist kein Hauptweg. Also das würde man eher gehen, wenn man Gareth meiden möchte. Ja, also wir gehen da rein, oder? Ich meine, der Rabe ist ja natürlich. Ja. Gehen wir mal nach Norden. Ihr folgt dem Weg. Mhm. Auch immer ist es nicht sonderlich beschwerlich. Hier und da sind mal, seht ihr noch den, noch so eine Befestigung vom Weg. Es liegt mal irgendwie ein bisschen Sand oder Kies, irgendwie sowas mal aus, damit man dann immer noch mal sieht, ah, okay, da geht's mal lang. Auch Äste schlagen euch jetzt nicht ständig ins Gesicht, das auch nicht. Und aus weiter Ferne hörst du dann ein Miranda. Ja, dann gucke ich mir nach dem Raben um und ruf ihn auch. Ah, okay. Aha. Möchtest du denn wirklich rufen? Also ist es eine gute Idee, ihn zu rufen? Ja. Aber dann hören uns vielleicht die Goblins, solange dein Rabe... Oh nein! Wir haben ja einen Pfiff. Ich pfeife und dann weiß er, dass er kommen soll. So ist es nämlich. Was, wenn wir zu ihm gehen sollen und nicht er zu uns? Keine Ahnung. Geh also... Also du machst einen Pfiff. Vielleicht antwortet er ja. Ja, vielleicht antwortet er auf meinen Pfiff. Soll ich pfeifen jetzt? Nee, ne? Entscheide du. Ach so, in echt, ach so, ja, jetzt kam's. Ja, dein Rabe dreht wieder Kreise, zieht über euch, senkt dann ein bisschen seine Flughöhe und setzt auf einem Baum auf, blickt dich direkt an, Miranda, legt seinen Kopf wieder etwas schief. Und ich kram schon mal in meiner ganzen Klamotte nach dem Sonnenblumenkern, den ich versprochen habe. Ja. Er wartet auch nach wie vor ab. Irgendwo ganz unten in der Tasche, hinten links, merke ich ihn schon und hole ihn schon raus. Okay. Halt ihn so. Und im Sturzflug, peilt er diesen das Körnchen an. Willst du es ihm gleich geben oder willst du ihn noch wegziehen? Nein, ich ziehe das weg, aber er darf landen. Also er darf es nicht sofort haben. Er muss mir erst sagen, was er gesehen hat. Und er landet auf dem Boden und kräht dich in einer Tour ständig nur an. Ich würde dich auch hassen. Ja, dann halte ich ihm die Hand hin und frage ihn trotzdem, was hast du gesehen? Ist da irgendwas? Und er macht so, pick, pick. nee, gibt's nicht. Diesen Kampf haben wir schon oft gefochten. Den kriegt er nicht, bevor er mir nicht gesagt hat, was er gesehen hat. So. Mein Kater verdreht die Augen. Ja, ich kann ja nichts dafür, dass du dem immer alles in den Hintern stopfst. So. In deinem... vor deinem inneren Auge kristallisiert sich ein schwaches Bild von einem kleineren Waldstück und dahinter kommt das, wie auf der Karte beschrieben, das hügelige Gebiet, was der Rabe auch so gesehen hat und was er noch sah, war eine Holzkonstruktion im weitesten Sinne, die ihr auch finden würdet, wenn ihr einfach nur den Weg weiter folgt. Also hat er sowas wie ein Tor gefunden. Eine Holzkonstruktion. Er hat eine Holzkonstruktion gefunden und in dem Moment, wo ich euch das sage, kann ich ihm den Kern geben, damit er sich freut. Und ich nicht. Oh, eine Holzkonstruktion. Eine Holzkonstruktion. Also ich würde versprechen. Wir könnten den Weg jetzt weitergehen und können gucken, ob das dann der Eingang ist. Ja, vielleicht durch eine Barrikade oder so. Könnte ja auch eine Falle sein. Für eine Falle ist es zu groß, wenn er das von oben gesehen hat. Ja, dann gehen wir. Kann ja auch. Vorsichtig. Geht ihr mal vor. Also, im Endeffekt wollen wir ja, dass sie uns finden, ne? Also, wir wollen tauschen. Tauschen? Ja. Sollten wir wohl hingehen, ha? Wir sollten mal hingehen. Wir gehen da mal hin. Ihr drei setzt euren Weg fort. Der Weg wird langsam schlechter. Immer noch begehbar, aber schlechter. Und ihr kommt dann an den Waldrand und könnt dann auf ein hügeliges Gebiet gucken. Und ich hätte von euch dreien gerne mal eine Sinneschärfeprobe. Hui. Ich bin mir nicht sicher, wo ich das suche. Ich suche. Ich habe Sternkunde gefunden, geht das? Du kannst auch gerne in die Sterne gucken, ja. Aber es gibt doch noch gar keine Erde, glaube ich. Nee. Ja. Ich habe es ja auch gefunden. Mutko. Hey, bei mir ist es Kill in In. Bei mir ist auch Kill in In. Könntest du bitte nochmal richtig gucken? Oh, doch, es ist Kill in In. Ah, voll verkackt. Ui. So, also, vielleicht ausgleichen. Den habe ich geschafft. Ich habe meine geschafft und habe noch 2 Punkte übrig. Ich habe 2 von 3 geschafft. Aber 1 komplett verkackt. Ah, nö. Also 1 habe ich, glaube ich. Nee. Nee. Nee. Nicht 1. Ihr seid am Waldrand. Orientiert euch gerade. Guckt, wo ungefähr könnte das sein, wo der Rabe das gesehen hat. Ich hoffe, er hat auch, das haben wir gar nicht thematisiert. Ich hoffe wirklich, er hat seinen Korn bekommen. Natürlich, ich habe gesagt, er hat es gekriegt, sobald er angefangen hat zu schimpfen. Ja, ja, ja, ja. Mirella, dir fällt auf. Ach, Kater. Hallo, Katze. Schon wieder du. Mirella, dir fällt auf, dass vermehrt in der unmittelbaren Umgebung dicke Köttelchen liegen. Richtig dicke Köttelchen, die... Ja, dicke Köttelchen liegen da. Richtig dicke Köttelchen. So Bröckelberg, Riesenhundköttel? Oder so Kaninchenköttel? Mach mal eine Tierkundeprobe. Tierkunde. Nee, wie heißt das? Doch, warte das mal. Tierkunde, das ist es. Ja. Heißt doch richtig. Ja, eine 2. Kann ich auch noch. Ja, ich habe sogar noch 6 Punkte übrig. Ich habe Tierkunde übrigens. Ich habe auch Tierkunde, aber nur 5. Aber ich habe das ja nicht gesehen. Nee. Sinneschärfe gleich 0. Die Köttelchen, die da liegen, oder die dicken Köttelchen, das, wenn du dir das so anguckst, von der Größe und von der Farbe, was dir aufgefallen ist, dann könnten das Schweineunrat oder Wildschweinunrat sein. Hm. Essen die das? Wildschweine? Sind das ihre Haustiere? Reittiere? Reittiere. Das ist die Frage, wissen wir das überhaupt? Wissen wir sowas? Wer ist unsere Goblin-Kunde? Wie ist denn? Da hatten wir mal vorher eine Probe. Jetzt, wer hatte jetzt die dicken Goblin-Skills? Ich glaube auch Mirella? Weiß nicht. Ich kann ja, kommen. Weil Goblinisch also kann ich. Also ich kann Goblinisch, aber ist es nicht auch irgendwie so eine Völkerkunde oder irgendwas, wo man einfach nur Dinge über Goblins weiß? Also, die haben auch Reittiere und die haben auch Wildschweine, was die dann so reiten. Ja, also sehr viel, bei denen dreht sich generell sehr viel um Wildschweine, ja. In Ordnung. Ich glaube, wir kommen dem ganz näher. Hier ist schon ganz viel Wildschwein. Also passt auf. Dass mir das nicht aufgefallen ist. Ja, ist mir klar. Also nicht reinkriegen, ne? Aber ich glaube, die Richtung stimmt schon mal. Es wird immer mehr. Also gehen wir weiter mein da Kleid lang. Hoch. Und dann gehen wir weiter dem Kot nach. Dem Kot nach. Die Spur des Kots. Lasst uns dem Kot folgen. Die 3 Fragezeichen und das Geheimnis und des Kots. Das Geheimnis der Kotspur. Der geheime Kot. Und auf einer weiteren Ebene, wo, wie gesagt, hügelig, aber eine Ebene, setzt ihr euren Weg fort, folgt, so gut es geht, der Spur der Köttel und könnt auch nicht so ganz ausmachen, was da ist. Und gibt es denn, mach mal bitte nochmal, Mirella, nochmal eine Sinnesschärfenprobe.